In Greensburg, Pennsylvania, klopften zwei Männer vom Bund an eine Haustür und verlangten Geld. Als der Bewohner sagte, er habe nichts, überreichten die beiden ihm ein Päckchen mit den Worten: »Gut, wenn Sie uns kein Geld geben können, haben wir ein Geschenk für Sie, Süßigkeiten für Ihre Kinder.« Als sie fort waren, zog der Mann an der Schnur um das Päckchen. Es explodierte, riss ihm den rechten Arm ab und verwüstete sein Haus. Ein Chirurg, der einer Bande in West Virginia angehörte, amputierte einem mutmaßlichen Spitzel beide Unterarme. Die anderen Gangster drohten, auch die Beine abzuschneiden. Der Mann sollte ein lebendes Beispiel dafür sein, wie die Black Hand es Verrätern heimzahlt. Eine Art menschliche Litfaßsäule körperlichen Grauens. Die Stümpfe heilten gut ab, doch die Angst blieb. Das leiseste Geräusch erschreckt ihn, berichtete ein Reporter, der den Mann auf der Polizeiwache traf. Er ist ungemein nervös. Aber was war mit all den Gruppen der White Hand, dem großen Widerstand? Der zerfiel schon wieder. Dr. Carlo Volini, Vorsitzender der White Hand Chicago, erhielt in jenem Februar einen ausgesprochen katholisch anmutenden Drohbrief. Der oberste Rat der Black Hand hat entschieden, dass sie sterben müssen, hieß es darin. Ihre Ermordung ist angeordnet. Der Mann erwartet sie. Bereiten Sie sich auf den Tod vor. Wir wollen Ihren Leib auslöschen, nicht Ihre Seele. Volini legte sich eine Waffe zu und besuchte nach Einbruch der Dunkelheit keine Patienten mehr. Die Spenden für die White Hand ließen nach. Die versprochenen 1000 Detectives wurden nie eingestellt. Stattdessen beschäftigte die Gruppe nur einen einzigen Ermittler, einen gewissen Godfrey Trifisono, den man mit viel Trara aus Rom geholt hatte. Trifisono wurde zum Kriegsminister ernannt, doch statt Banden zu zerschlagen und die Anführer des Bundes zu verhaften, zog er durch Chicago und hielt Vorträge à la, wie man die Passwörter der Black Hand herausfindet oder wie man der White Hand mitteilt, was man herausgefunden hat, ohne dabei sich selbst oder die Familie unnötig der Gefahr von Racheakten auszusetzen. Diverse befreundete Gruppen buchten ihn ebenfalls. Dass er jemals jemanden verhaftet hätte, ist nicht bekannt. Die White Hand war praktisch tot. Nie zuvor in der Geschichte Chicagos, hielt die Daily Tribune fest, war die Black Hand eine derartige Gefahr. So gut wie jeder Italiener, der ein wenig Eigentum besitzt, lebt in ständigen Qualen.